sitzen an einem Tisch der Familie geht's gut. Um Cartier, Rolex geht's nicht. Nein, es geht uns um den Ruhm, darum, was wir tun und in welchen Kreisen wir unterwegs sind. Unser Leben war stets Sinn. Freimann stellte sich die Frage, wo geht's hin? Wusste aber nicht einmal, wo man war. Ah, ah, ah, ah, ah. Bevor man Kohle sah. Und guck uns heute an. Überall Eis, Eis an den Hälsen, Eis an den Handgelenken. Die Kronleuchter glitzern und helfen, unsere Vergangenheit zu verdrängen. Und die Zeiten heute glänzen. Trotzdem bleib ich auf der Straße wie Ter Holmes. Denn ich werde niemals in meinem Leben vergessen, wo ich herkomme. Drum sag mir, können wir nichts anderes tun. Ich lasse alles stehen, ich lasse alles liegen. Ich lasse alles ruhen, wenn ich höre meinem Lebenssinn, als stößt irgendetwas zu. Mit unseren Größen in einem Raum, um uns herum nur schöne Frauen. Aber das hat alles irgendwann ein Ende, darum interessiert's mich kaum. Ey, ey, ich weiß noch ganz genau, wegen Armut als Kind am Wein, die Vergänglichkeit. Von armen Menschen der beste Freund und von Reichen der schlimmste Feind. Ich will manchen in die Augen sehen, doch ich weiß, es geht nicht. Denn ich weiß nicht, wem ich trauen kann und wem nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist's auch nur so eine Phase. Trotzdem stellt sich mir die Frage, ey, ey, ey, ey.